Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lämmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich freue mich auf unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, Brigitte. Ich würde dich gerne duzen. Wir sind in einer Altersgruppe und damit fange ich gleich an. Ich bin 60 Jahre alt geworden, war nie verheiratet, habe keine Kinder, habe immer allein gelebt, bin berufstätig und werde bis 65 arbeiten und im Anschluss bestimmt auch irgendetwas tun. Das heißt also, Arbeit gibt meinem Leben Struktur. Ich hatte Beziehungen, 7 Jahre, 5 Jahre, kürzer oder zwischendurch auch überhaupt keine. Meine letzte Beziehung liegt 6 Jahre zurück. Die war begrenzt von Anbeginn. Ein Ausländer, wir wussten, dass er nach Beendigung seiner Tätigkeit wieder in seine Heimat zurückkehrt. Das war eine sehr angenehme Verbindung, nicht so viel Tiefe, aber sehr schön. Ich mochte ihn, aber er hat mir nicht das Herz gebrochen. So, jetzt bin ich 60. Ja, und ich stelle fest, dass ich mit mir ganz große Probleme habe. Ich bin zunächst einmal in den letzten Jahren naturgemäß ein Stück gealtert. Das heißt, ich ertappe mich dabei, dass ich beim Eincremen, beim Anziehen nicht mehr in den großen Spiegel schaue. Ich war dieses Jahr im Sommer nicht ein einziges Mal beim Sonnenbaden. Aber es ist nicht nur das Äußere, sondern ich stelle auch fest, dass ich mich in meiner ganzen Art verändere. Ich erlebe mich als rechthaberisch, das war ich zwar immer schon ziemlich, aber das ist also jetzt sehr, sehr ausgeprägt. Ich erlebe mich verkniffen, privat oft antriebslos, beruflich nicht, freudlos. Und seit ich mich damit beschäftige, und ich will jetzt auch genauer hingucken, weil ich mir die Frage stelle, wie es in den nächsten 10 Jahren weitergehen soll. Und ich finde, es gibt so tolle Frauen in unserem Alter und es gibt so tolle Dinge noch zu tun. Und ein Bild geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und das sehe ich ganz deutlich vor mir. Ich bin in beengten Verhältnissen groß geworden. Ich sehe die Wohnung noch vor mir. Ich sehe die Möbel vor mir. Ich hatte kein eigenes Zimmer. Ich habe mir das Bett mit meiner älteren Halbschwester geteilt. Und ich habe oft vor dem Einschlafen, habe ich mir gesagt, wenn ich einmal groß bin. So, also ich bin nun groß und ja. Und ich höre so fasziniert zu, das ist so wie ein pralles Lebensbuch, was du aufmachst. Und wir gucken mal. Das heißt, du möchtest so für dieses gnatschige Gefühl, für dieses, ich kann nicht mehr Sonnenbaden, die Haut überholt mich beim Spiegel, wenn ich reinschaue, über die Knochen oder keine Ahnung, was da für düstere Bilder sind. Ja. Sag mal, du klingst ja sehr energisch, du klingst sehr bestimmt, du forcierst auch Tonlage und Stimme, du hast deine Bildhaftigkeit in deiner Sprache, du hast ein starkes Durchsetzungsvermögen. Ja, das stimmt alles. Mhm. Das stimmt alles beruflich. Mhm. Aber nicht nur, und es hat ja auch irgendwie gestimmt. Ich meine, ich bin jetzt 60 und wir wissen ja, wir beide, das ist ein ziemlich langes Stück Leben bereit. Und das hat mich ja auch ziemlich lange getragen. Aber jetzt, ich weiß nicht, ich bin ratlos, ich meine, ich bin auch traurig zum Beispiel. Was du anpackst, vermutlich gelingt dir auch, gell? Naja, also das, Ja. Oder es, sagen wir es mal vorsichtig, früher, sagen wir mal, als du 59 warst, hat das, was du angepackt hast, noch funktioniert. Jetzt mit 60 nicht mehr so. Naja, also ich würde es so sagen, als ich Mitte 50 war, zum Beispiel eben auch die letzte Beziehung liegt jetzt 6 Jahre zurück, ich war 54, da habe ich das gar nicht so empfunden. Es ist plötzlich so, als lägen jetzt Jahrzehnte dazwischen oder als hätte ich jetzt den Film gewechselt von bunt nach schwarz-weiß oder ich weiß nicht was. Also, ich möchte eine Sorgfaltspflicht hier erfüllen. Es gibt einfach eine statistische Sicherheit, dass du sagst, über unser Alter, dass in unserem Alter depressive Verstimmungen dramatisch zunehmen, dass die meisten medikamentösen Verschreibungen deswegen auch in unserem Alter sind. Das möchte ich nicht als Ratschlag verstanden wissen, sondern ich würde ganz einfach auch mal einen Hormonspiegel bestimmen lassen, einfach mal mit einem Fachmann darüber reden. Ja, okay. Das ist also das ist meine Sorgfaltspflicht. Hormonspiegel wäre also alles, was so mit Hormonen zusammenhängt, wäre okay. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass du das untersuchen lässt, weil man da vielleicht einfach auch was steuern, aussteuern, zusteuern, wie auch immer. Also das ist schon mal das, was mir ganz wichtig ist. Ich möchte nämlich nicht zu stark ins Psychologisieren gehen, als dass du jetzt Probleme hättest, sondern ich möchte mit dir eher dich in einen Film einladen, der nicht so sehr mit Psychologisiererei zu tun hat, sondern der die Fabelgeschichte von dem kleinen Mädchen, das sich das Zimmer teilen musste, die Geschichte würde ich lieber weiterschreiben. Mhm. Ja. Ja, das ist, das empfinde ich auch so. Ich weiß nicht. Du lagst in einem Zimmer? Oder du liegst in einem Zimmer, wenn wir den Film zurückschrauben. Du bist nicht alleine. Wer ist noch mit im Zimmer? Also das heißt, wir teilen uns sogar das Bett. Mhm. Meine Halbschwester und ich. Mhm. Ja. Du bist die Ältere? Älter als ich. Nein. Mhm. Ich die Jüngere. Mhm. Und du bist dieser vielleicht mitunter auch zu viel Nähe entflohen, indem du gesagt hast, oder du bist geflüchtet und hast gesagt, wenn ich mal groß bin. Ja. Was tust du dann, wenn du mal groß bist? Was hast du da geträumt? Wenn ich mal groß bin, dann, ja, dann gehe ich weg. Wenn ich mal groß bin, dann, ja, dann, gut, 11-Jährige vielleicht nicht ganz konkret, aber meine Gefühle. Meine Gefühle, denn ich gehe weg, ich lebe mein Leben, ich will anders leben, ich will auch Trennung, auch vom Elternhaus und die Welt erobern. Mhm. Ein kleines Stück ist es mir geglückt, ich bin dann mit 19 nach London. Ja, ein ganz, ganz tiefer Wunsch, vor allen Dingen raus aus dieser Enge und auch raus aus dem Elternhaus. Okay, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass die Kleine, die ja diese enorme Dynamik in ihrer Fantasie, ihre Ziele in der Fantasie entwickelt hat, dass die jetzt, die da war damals 11, dass sie 21 geworden ist, dass sie 31 geworden ist. Und wir tun so, als ob diese 31-Jährige morgens im Bett aufwacht. Das ist mittlerweile komfortabler. Vielleicht ist es im Moment auch gerade nur durch sie belegt. Was hat die 31-Jährige geträumt? Die 31-Jährige wachte auf in einer angenehmen, komfortablen Wohnung, in einem Bett ganz für sich allein, das heißt nicht ganz. Ich hatte 2 Katzen, das war eine schöne Zeit. Die 31-Jährige hat gut gelebt. Und wovon geträumt? Wovon hat die 31-Jährige geträumt? Ja. Sicher nicht von Familie, sicher nicht von... Das ist Ausschlussverfahren. Ich habe dich gefragt, wovon du geträumt hast. Wovon ich geträumt habe, ja. Und ich werde dich weiter auf die Reise schicken. Du bist sozusagen einem Fluss entlang. Die 31-Jährige hatte das Gefühl, und auch träume, dass da noch, obwohl die 10 Jahre, 21, 31, spannend waren, die 31-Jährige hat davon geträumt, dass noch ganz viel kommt und ja, dass es eigentlich noch spannender und interessanter wird. Wenn wir diesen Lebensfluss weitergehen, und da, aus der 31-Jährigen wird die 41-Jährige, wird die 51-Jährige. Wovon träumt die 51-Jährige? Ah, die 51-Jährige, ja. Jetzt ist es also nicht mehr ganz so bunt. Ja, die 51-Jährige. Also, Träume im Sinne von, also die 51-Jährige hatte eher Illusionen. Auch die finde ich spannend. Auch die würde ich gerne hören. Ja, Illusionen 51. Illusionen über die Fortsetzung und was alles noch machbar ist. Und ich finde, dass du einen unglaublichen Wechsel von Bildsprache jetzt gerade vorgenommen hast. Du bist von Träume auf Illusionen übergegangen. Ja. Angenommen, wir können es ja mal als Arbeitshypothese aufstellen, dass das was zutiefst Kluges ist, zu sagen, wir haben am Anfang geträumt und jetzt haben wir Illusionen. Und angenommen, wir können dieses Wort Illusionen unglaublich, also wirklich ganz positiv fokussieren, ganz positiv aufnehmen. Ja. Was könnte dann die 61-Jährige für Illusionen haben? Wie könnte die auf die Straße gehen, weil sie dann nämlich plötzlich die Meisterin ihres Lebens ist? Sie ist Illusionskünstlerin. Wer Illusionskünstlerin ist, wieder angenommen, dass du diese Wortwahl ganz tief instinktiv sicher gewählt hast, bist du mit 61 die Illusionskünstlerin. Ich stelle fest, dass Illusion plötzlich, das ist mein Gefühl, gar nicht so negativ behaftet ist, wie ich geglaubt habe oder wie ich glaube. Und jetzt stell dir vor, du bist als 61-Jährige und ich fordere dich gleich schon in eine tiefe Realität. Du bist als 61-Jährige Illusionskünstlerin, nimmst du ein Sonnenbad. Wie meistert das die Illusionskünstlerin? Nehme einen Sonnenbad. Ich habe noch ein anderes Bild. Mir kommt gerade in den Sinn, es gibt ja wunderbare Zauberkünstler, Illusionskünstler, ja, die ganz wunderbare Sachen machen. Ja. Das ist ja auch keine Schaumschlägerei, sondern das ist auch eine hohe Kunst und das ist Kreativität. Ja. Also Illusionskünstler zu sein und zu sagen, ja, auf der Bühne jetzt des Lebens, die nächsten 10 Jahre, bin ich meine Illusionskünstlerin, gefällt mir gar nicht so schlecht. Ganz und abgesehen davon, dass du drauf gekommen bist, ich war bloß Hebamme. Ja. Das ist zutiefst aus dir rausgewachsen. Und ich weiß es nicht, du wolltest es du, offensichtlich schwimmen hier auch ähnliche Fantasien, weil ich finde, je älter ich werde, umso mehr greife ich zu meiner Illusionskunst. Ich muss ja mit denen reden dürfen, die nicht mehr leben. Ich gestalte jedes Gespräch so, als ob sie leben. Das ist für mich alles Illusionskunst. Sie sind gestorben und sie sind nicht mehr da und ich habe sie lieb gehabt, aber sie sind doch da. Das stimmt. Ich habe ja auch Menschen verloren in meiner Umgebung. Und da das haben ist wir sehr richtig, ja. Ganz genau. Und ich spüre auch gerade Illusionskünstler, das hat also auch nichts damit zu tun, dass das so eine Lebenslüge sein muss. Illusionskünstler, das hat etwas Buntes. Das sind die bunten Tücher oder die Tauben, die aus dem Zylinder fliegen zum Beispiel. Das hat doch irgendetwas Leichtes. Und Illusionskünstler sind zum Beispiel 70, 75, 80-Jährige. So eine Frau habe ich gerade vor Augen, die ich in Klagenfurt gesehen habe, die über den Markt geschlendert ist, die tief dekolletiert über den Markt geschlendert ist, die so ein Leinfätzchen anhatte, die Schmuck sich angehängt hatte und die so gestrahlt hatte, dass die Illusionskünstlerin in ihr gesagt hat, hier ist eine zutiefst lebendige Frau. Du sagst es, mir fällt gerade spontan Lotti Huber ein. Falls man weiß, wer Lotti Huber ich weiß war. Es. Ja, ja. Genau. Und ich habe sie erlebt und sie war über 70. Und sie war einfach wunderbar. Sie war im Übrigen auch authentisch. Das heißt, diese Grenzen, die ich mir jetzt setze im Sinne von, oh, meine Oberarme sind zu schlaff und überhaupt und tausend Dinge, die hatte sie gar nicht. Die wirst du jetzt auch nicht mehr haben. Du bist von der Träumerin der Elfjährigen zu der schnurrenden Katze der 31-Jährigen, zu der 51-Jährigen, die allmählich die Illusionen eingeladen hat, zu einer Illusionskünstlerin. Das ist deine Karriere. Wir haben nur Lotti Huber und meine wunderbare Klagenfurter Marktbesucherin zusätzlich eingeladen. Ja. Als Bild dafür, nicht wie du zu sein hast, sondern wie du sein wirst, authentisch. Du hast es genau gesagt. Stimmt. Also das gefällt mir sehr. Mir auch. Ich lächle jetzt. Das freut es gefällt mich. Wie eine dicke, fette Katze sitze ich jetzt hier. Ich lächle jetzt und das gefällt mir. Dann streich diese dicke, fette Katze auch in meinem Namen. Bring sie wirklich richtig zum Schnurren und beglückwünsche die, wenn zufällig du die Katze sein solltest, beglückwünsche sie für diesen Bilderweg, den du eingeschlagen hast. Ich war nur die Hebamme. Also, ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich danke ganz, dir. Ganz prima. Und Brigitte, vielen Dank. Ja? Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Ja, hallo. Jetzt wir zwei beiden. Ja, ich bin sehr aufgeregt noch. Mhm. Zwar geht es um eine Beziehung, wo der Mann möchte eigentlich die Scheidung. Ich bin nicht bereit dazu und vor allem, weil es auch ganz schwierig ist, vom gemeinsamen Besitz da eine gute Trennung zu machen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als die Situation irgendwie auszuhalten und das zehrt. Er wohnt vorläufig noch im selben Haus, aber in einer eigenen Wohnung. Und er hat jetzt ein eigenes Haus gebaut und da wird er in Kürze mit der Freundin entziehen. Okay. Da er aber auch am selben Grund Betriebsgelände hat, ist einfach eine ständige Berührungspunkte da. Wie alt sind Sie? 48. Wie alt ist Ihr Mann? Gleich alt. Das ist auch der gemeinsame Arbeitsplatz? Sie arbeiten auch in dem Betrieb? Inzwischen nicht mehr. Zuerst war es unser gemeinsamer Arbeitsplatz. Und dann wollte ich wieder in meinem Beruf arbeiten. Oder weil es da auch schon Probleme mit Freundinnen gegeben hat, wollte ich auf eigenen Beinen stehen. Und und dann ist das der gemeinsame Arbeitsplatz getrennt worden. Es sind jetzt aber noch sind Ferienwohnungen im Haus und die werden vorläufig noch gemeinsam gemacht, wo die Hauptarbeit aber bei mir liegt. Sie haben gemeinsame Kinder? Ja, die sind beide inzwischen außer Haus. Wie ist Ihr Kontakt zu den Kindern? Ja, eigentlich ganz gut. Was sagen die Kinder zu dieser Scheidungs- oder dieser Fast-Scheidungs- oder diese Nicht-Fast-Doch- und auch dann wieder Nicht-Scheidung? Die halten sich ganz heraus. Die haben schon dicke. Das ist schlimm. Ich wollte endlich einmal bestätigt werden, dass ich immer für sie da war. Ja, klar. Also das ist ja für die ganze Familie, wie gesagt, diese Fast, dann doch Ja und dann wieder Nein-Scheidung ist für alle eine Belastung. Ja. ich kann das Finanzielle, das gemeinsame Projekt, das Juristische kann ich überhaupt nicht abschätzen. Ja. Tun Sie mir mal einen Gefallen und sagen ganz spontan, vielleicht kommen wir da weiter, vielleicht kommen wir da aber auch nicht weiter. Wenn Sie wirklich zutiefst innerlich wollen, also wenn es nicht geht, ist auch okay. Ich frage trotzdem, ja? Wenn Sie wirklich zutiefst innerlich wollen, ich will die Scheidung, würden dann die Gründe, die Sie aufführen, dass Sie sich nicht scheiden lassen können, wie ein Kartenhaus zusammenfallen? Das weiß ich nicht. Ehrliche Antwort. Ehrliche Antwort. Ja, es ist einfach, ich weiß nicht, ob ich es kurz erklären kann. Es ist irgendwann ganz am Anfang der Heirat ein Vertrag aufgesetzt worden, dass im Fall einer Scheidung gehört alles der ältesten Tochter. Und jetzt steht das arme Kind da und kann sagen, das geben wir dem Papa, das geben wir der Mama. Und zwischen uns beiden, wir haben es probiert, aber da war es nicht möglich, das irgendwie so aufzuteilen, dass es für beide passt. Angenommen. Offensichtlich, jetzt mache ich nochmal einen kurzen Schlenker zu einer Erklärung. Es ist ja extremer Stress, diesen Vertrag, dieses Aufdröseln oder weiß der Kuckuck was, ist mit extremem Stress verbunden. Mhm. Stress reduziert die eigenen Kräfte. Ja, Stress macht, genau, Stress macht einen sowas von müde und matt. Und Stress macht unter Umständen auch, dass ich morgens ängstlich aufwache und gar nicht mehr weiß, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Mhm, und vorher schon gar nicht schlafen kann. Genau. Das hört sich auch danach an. Angst, die so den Raum ausfüllt, dass Sie nur noch so wenig Platz haben und ganz zurückgezogen in der Ecke hocken und die Angst hat den ganzen Raum ausgefüllt. Mhm. So ausgefüllt, dass sie gar nicht mehr schlafen können, dass sie sich gar nicht mehr gut versorgen können und dass diese Stressgedanken überhand nehmen. Mhm. Und jetzt machen wir mal wie so ein Comiczeichner. Sie sitzen so ganz klein in der Ecke und in der Raum, ein geschlossener Raum ist ausgefüllt mit so einer Riesenblase, die ist so ein Angstgespenst oder so ein Stressgespenst. Jetzt wären wir Comiczeichner. Jetzt lassen wir diese kleine Person, die ganz winzig da in der Ecke sitzt, die hat einen ganz starken Moment und setzt einen totalen Brüllerer in die Welt und sagt, stopp, ich will das nicht. Das mache ich nur dann, weil es niemand im Haus ist. Genau, aber den Angstschatten, der da ist, der wird in dem, wir sind ja jetzt Comiczeichner, der zieht sich dann schon etwas mehr zurück. Und jetzt machen wir nochmal so einen Zwischenschalter. Jetzt ist dann die Frau ganz erschrocken vor ihrem eigenen Mut, weil sie sagt, das kann ich doch bloß machen, wenn ich alleine bin. Und schon wird das Gespenst wieder größer, das aus Stress und Angst zusammengesetzt ist. Und schon sitzt sie wieder in der Ecke und weiß wieder nicht, ob sie Männlein oder Weiblein ist. Und jetzt kommt das nächste Bild in dem Comic, weil die Frau erinnert sich, hey, ich habe doch schon mal gesagt, was ich wollte. Jetzt versuche ich es nochmal. Und dann brüllt sie ganz laut, verschwind aus meinem Haus. Ich hab dich hier nicht eingeladen. Und im nächsten Comic sieht man, dass der Schatten wieder kleiner geworden ist. Und plötzlich hat in dem Haus diese Frau einen Platz. Sie stellt sich erstmal ein Bett da auf, legt sich hin, kann gut schlafen. Und über Nacht kommen die Geister ganz frech wieder daher und sagen, pah, das testen wir doch, ob wir nicht stärker sind wie die Frau. Und plötzlich umwabert es wieder das Bett. Und im nächsten Comic sehen wir, dass die Frau schon ganz schön wief ist. Die wacht auf und sagt, vertrollt euch, ich will euch hier nicht. Und mit diesem letzten vertrollt euch, das hat sie so mit so einer eiskalten, klirrenden Stimme gesagt, dass eine Fensterscheibe zerbirst Und sie wacht morgens auf. Das Fenster ist auf. Die Sonne kommt rein. Die Gardinen bewegen sich in dieser frischen Luft. Und ganz in der Ecke ist so ein ganz kümmerlicher kleiner Haufen aus Angst und Stress. Der ist wichtig, weil der uns auch motiviert, die nächsten Schritte zu machen. Und im nächsten Bild sehen wir, wie die Frau aufsteht, wie sie sieht, dass sie in dem Platz, dass sie in ihrem Zimmer, in ihrem Raum wieder Platz hat. Sie geht zum Fenster, sie regelt sich. Und sie sagt vielleicht ganz freundlich zu dem Angst- und Stressschatten: Ich pack das schon, keine Angst. Es ist gut, dass du da sitzt, weil ich weiß, dass ich Kraft brauche für meine nächsten Schritte. Dann geht sie zur Tür und sie beobachtet und spürt in diesem Comic, dass alle Räume um sie herum von ihr zu beschreiten sind. Ich weiß nicht, ob Sie sich diesen Comic aufmalen können. Ich wünsche mir, dass Sie dieses Gespräch aufnehmen und sich diese Geschichte anhören können. Weil solange so ein Angst- und Stressgeist in unserem Raum ist und wir ganz klein in der Ecke sitzen, können wir keine Entscheidung treffen. Ja. Es ist nur einfach, dass er ganz irgendwo über die 7 Berge zieht, das ist einfach nicht möglich. Ich sehe ihn immer. Genau. Aber da ist einfach immer wieder die Verletzung da. Ja. Und ich weiß. Und deswegen weiß ich nicht, wer in ihrer Ecke im Raum sitzt, aber er ist plötzlich klein und ist vielleicht sogar ganz gut, dass er da sitzt. Weil dadurch, dass er da sitzt, wie auch immer das ist, Stress, eine Person oder die Angst, er bleibt in dem Raum sitzen. Aber den Raum füllen sie aus. Die Fensterscheiben sind zerklirrt. Die Sonne kommt rein, sie können sich bewegen. Manchmal gelingt es auch, dass so ist, aber dann, ich habe es dauert das alles schon so lange und immer wieder, strudelt man sich raus und fällt wieder runter. Wir zwei beiden können Folgendes machen. Also ich bin Märchenerzählerin, ich bin da gar keine Therapeutin, ich bin ja nur eine Märchenerzählerin. Nehmen Sie das Gespräch auf? Nein, kann ich leider nicht. Vielleicht sind die Bilder für Sie so dicht, ich hoffe, dass es so ist, können Sie zeichnen? Ein bisschen. Können Sie Comic zeichnen? So, dass ich es wieder erkenne schon. Können Sie sich selber einen Comic zeichnen? Ja, ich denke schon. Könnten Sie heute Abend anfangen, das Comic zu zeichnen? Ja, sonst vergesse ich es wieder. Sonst vergesst man es wieder. Also das heißt, heute Abend, es wäre mein Wunsch und meine Bitte, beginnen Sie, Ihren eigenen Comic zu zeichnen. Wir haben ungefähr 6 oder 7 Bilder hier aufgezeichnet, verbal. Und wenn Sie diesen Comic haben, dann würde ich mir wünschen, weil wenn man nämlich so schlaflos ist und so klein in der Ecke sitzt, dann fühlt man sich wie 3 oder 4. Ja. Und wenn man sich fühlt wie 3 oder 4, dann muss man manchmal so ein mutmachendes Buch unter das Kopfkissen legen. Und dann haben Sie Ihren Comic, das Sie unter Ihr Kopfkissen legen können. Das scheint für mich ein Minischritt zu sein in Richtung Befreiung und Bewegung. Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen in Kontakt bleiben, weil ich Ihnen ja jetzt eine mordsmäßige Aufgabe aufs Auge gedrückt habe. Jetzt müssen Sie auch noch anfangen zu zeichnen. Rufen beim Bayerischen Rundfunk an. Was kommt bei raus? Comic malen. Ich wünsche mir, dass Sie das malen. Ich wünsche mir, dass Sie es unter das Kopfkissen legen. Weil Sie sind wirklich zurückgeworfen auf ein Alter von 3 oder 4, wenn Sie so verzweifelt klingen. Und da muss ein Comic unter das Kopfkissen. Haben wir früher gemacht, oder? Wenn wir den Lehrstoff nicht gelernt haben, was haben wir als Schüler gemacht? Na, ich war immer so eine brave Schülerin. Och. Ich bin liebend gerne in die Schule gegangen. Da haben Sie noch nie ein Schulbuch unter dem Kopfkissen gehabt? Na. Noch nie? Ja, da wird's aber Zeit. Also das probieren wir aus. Ja. Und dann möchte ich insofern in Kontakt bleiben, weil das ein Minischritt sein kann, dass Sie Ihren Raum wieder mehr ausfüllen. Wenn Sie sagen, ich brauche vielleicht doch eine Anlaufstelle, eine therapeutische Anlaufstelle, würde ich Sie bitten, nochmal anzurufen. Ja. Mhm. Wollen wir das so machen? Machen wir so. Ist es versprochen? Ja. Mit welchem Stift werden Sie jetzt Ihr Comic anfangen zu malen? Mit Kugelschreiber. Mit Kugelschreiber? Ja, ist schon ganz in Ordnung. Ich habe grob skizziert. Ich wünsche Ihnen alles, alles erdenklich. Eigentlich auch Spaß dabei. Und vergessen ist nichts, kommt unter das Kopfkissen. Ja. Okay? Okay. Alles Gute. Gut. Und wir hören voneinander, wenn Sie sagen, ich brauche eine Anlaufstelle, die mit mir diesen Weg begleitet, dass der Angst- und Stressraum immer kleiner wird. Okay? Ja. Bis bald. Gut. Oder alles Gute. Ja. Tschüss. Okay. 089 51 8 51. Und unser erster Anrufer. Guten Abend. Guten Abend. Messi lese ich. Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt jetzt hier. Ich bin auch ein Messi. Wer berät jetzt wen? Tja. Ich habe ziemlich. Kann ja auch mal beraten, aber ich glaube, ich habe ihn da nicht so gut. Was sind Sie denn für ein Messi? Also, was für eine, ich bin ja in keiner Selbsthilfegruppe und so und ich habe das über die Jahre, sagen wir mal, also seitdem ich wusste, dass es überhaupt gibt, ein bisschen langsam also versucht, in den Griff zu kriegen und es ist nicht mehr so schlimm vielleicht wie vor, sagen wir mal, einem Jahr gewesen, aber das ist jetzt ganz anders, weil ich habe halt eine Frau kennengelernt und die hat es bei mir ausgelöst, dass ich jetzt wirklich da groß angefangen habe, also jetzt sagen wir mal auf gedanklich eben auch und gut, man kann mir immer sagen, das muss von einem selber kommen, aber das war schon der Grund halt. Für unsere, also ich möchte nur kurz unsere Zuhörer einladen in unser Fachgespräch, die vielleicht den Begriff Messi nicht kennen. Messi heißt, dass man, wie erkläre ich das, ohne dass ich uns dass selber beleidigt? In seinem eigenen Zuhause versinkt in Sachen. Dass man eine Anhäufung von Dingen um sich herum anstapelt, ja, die man scheinbar nochmal gebrauchen könnte. Also das sieht so aus, dass man Zeitung stapelt, bis weil man noch den Artikel von dem 3. August 1997 braucht. Ich bin ja Gott sei Dank nur ein partieller Messi. Ich kann alles wegschmeißen. Ich bin, das ist mich auch eine neue Definition, ich bin ein Post-Messi. Sind Sie das auch? Nein, Briefe ich bin noch aufmachen? Einer. Ich bin noch einer halt, aber es geht heute schon so, wenn was Neues kommt, bei neuen Sachen ist es einfach so, dass man da ganz anders umgeht und auch mit alten ist es einfach so, ich brauche einfach die Zeit und dann haut es jetzt hin. Und das ist halt so, dass ich eben jetzt nicht nur mich, sondern natürlich wahrscheinlich auch denke, sie hätte, wofür ich es mache halt. Also, und ich meine, es ist interessant, weil sie ist jetzt Gegenteil, also ich war noch nie bei ihr in der Wohnung halt, also in ihrem Raum. Wie sie sagt, weil sie wohnt sozusagen, wie sie sagt, also das ist nicht ihr Raum, sondern bei ihren Eltern. Mhm. Also sie wohnt seit einiger Zeit wieder da, weil sie so wenig Geld verdient halt und Ausbeutungsjob halt. Und ja, und bei mir ist es halt, sie sagte, ja, du bist ein Sammler wie meine Eltern. Nur bei denen ist es halt kein Messitum, sondern die machen es halt, um ein Museum zu betreiben halt auch und so. Und wie lange kennen Sie sich? Wir kennen uns jetzt 2 Monate. Ziemlich genau. Und sie zieht sich jetzt zurück? Sie zieht sich jetzt zurück. Ich kann nicht ganz genau sagen, woran es liegt. Also ich meine, ich habe vor einer Weile mal gehört, ihr wurde es zu eng und so. Aber das Komische ist halt, wir haben uns ja eh kaum wirklich viel gesehen halt. Wir sind auch nur wenig ausgegangen. Und sie hat mich vor 4 Wochen das letzte Mal besucht dann haben wir uns danach noch ein paar Mal so gesehen. Also ich schaue oft bei ihr bei der Arbeit vorbei, sie arbeitet im Laden halt. Und naja, jedenfalls, dann war so ein Moment, wo gar nichts mehr ging halt. Also wo sie dann sagt zu ihr, sie ist in ihrem Job zu mir, also weil ich vor der Arbeit vorbeikam und es war auch gar nicht viel los. Und ich sage das ja, also können wir nicht einen Satz miteinander normal reden und es ging gar nichts mehr. Und seit der Zeit, das muss ich auch sagen, das habe ich noch nicht im Vorgespräch gesagt, seit der Zeit ist auch körperlich überhaupt kein Kontakt mehr. Also wir haben vorher, also da sie auch lange keine Beziehung hat, also jahrelang und auch keinen Sex mehr gehabt hat, haben wir uns eben sozusagen auf Umarmen und Küssen beschränkt halt. Aber ich hatte auch irgendwie... Wie alt sind Sie beide? Also ich bin 43 und die Frau ist 30 halt. Und könnte man sagen, dass der Kontakt jetzt abgebrochen ist zwischen Ihnen beiden? Das kann man so nicht sagen, weil, also es ist so, sie hat eine Weile lang gesagt, wir sollen uns mal nicht sehen nach diesem Vorfall neulich im Laden halt. Wir haben uns aber sofort danach, eine halbe Stunde danach wieder getroffen halt, zufällig. Und dann hat sie mir einiges erklärt und dann war mir auch klar, sie ist jetzt nicht irgendwie völlig durchgedreht, also beziehungsweise habe ich ähnlich ganz gedacht. Und auf der anderen Seite war auch klar, es war natürlich dann, ich hatte den Hintergrund so, also dass sie einfach, sie braucht allerdings insgesamt für ihr Leben, sagt sie immer, Rückzugsmomente. Also wobei kann ich helfen? Also ich sage dann, sie muss sich verkriechen halt und das ist aber nicht so schlimm, wie das jetzt klingt. Und aber wobei kann ich helfen? Ja, wie ich jetzt mit der Situation umgehe, weil ich meine, es ist halt so, es ist sicher keine einfache Sache halt auch, sicherlich sowohl mit mir zusammen zu sein, aber auch mit ihr wäre es keine einfache, denn wir sind nicht zusammen, wir sind halt nur befreundet, aber wir haben auf der anderen Seite das auch nicht ausgeschlossen halt so. Haben Sie schon mal in einer Beziehung gelebt? Ja. Wie lange? Die längste war 3 Jahre. Wie lange liegt die letzte Beziehung zurück? Das ist jetzt so 2,5 Jahre her. Also es war jetzt auch länger nichts halt so. Es war aber halt so kurze Bekanntschaften schon halt. Ist dieses Messi-Tum bei Ihnen, hat es zugenommen? Ist die Wohnung vermüllt im Sinne von zugestellt? Also ist schon zugestellt, aber ich habe jetzt wirklich schon Struktur drin, die ich neulich nicht hatte. Und, ich habe wirklich so Erfolge halt, wo auch sie dann neulich kam so und sagte, ja Mensch, man sieht ja ein bisschen Licht und so und das nächste Mal war es dann noch besser und naja, und ihr ist es natürlich immer noch zu wenig Platz, weil sie, was es sich hier, ihr Yoga nicht machen kann. Das heißt, der Boden ist voll. Ja. Naja. Naja. Naja, aber ich komme halt immer jeden Tag weiter. Ich setze mir jeden Tag ein kleines Ziel und komme damit weiter. Habe ich das am Anfang akustisch richtig verstanden, dass Sie in einer Selbsthilfegruppe sind? Nein. Haben Sie überhaupt schon mal was unternommen? Naja, ich denke, dass, also was ich eigentlich wissen will, ist ja, geht ja in eine andere Richtung. Also, weil das ist schon auch wichtig, das nehme ich ernst. Aber da habe ich wirklich das gute Gefühl, dass ich da jetzt unabhängig vielleicht, auch wenn ich jetzt gesagt habe, das kommt durch Sie, aber dass ich da weiterkomme. Sie wissen die Grundlage des Messis. Also ich spreche da auch wirklich von mir, weil ich Sie schützen möchte und weil ich auch, weil ich unter gar keinen Umständen eine Telefondiagnose stellen möchte. Wie gesagt, bei mir ist es tatsächlich auf Post beschränkt. Ich mache Rechnungen auf und die verschwinden dann hinterm Teekessel. Ich mache Einladungen auf, da weiß ich nicht, ob ich Zeit habe. Die verschwinden hinter der Kaffeemaschine und mein Mann holt dann so alle 3 Wochen erstmal den ganzen Stapel wieder raus. Das sind Zwangshandlungen. Das hat was Zwänglerisches. Und mir ist auch etwas Zwänglerisches zu eigen. Damit will ich jetzt nicht eine große Diagnose absondern, aber die Grundlage von Zwang ist auch, dass man viel Angst hat. Angst gehört zu diesem Zwangsteil dazu, zu diesem Zwänglerischen. Und ich quäl sie so sehr mit diesem Messi-Sein. Ich möchte sie nicht quälen, weil selbst wenn sie aufräumen würden, es ist nicht das, also ich werde immer wieder von vorne meinen Postschrott da ansammeln. Insofern ist für mich auch die Frage, und so beobachte ich sie auch in dem Gespräch, wie sie ihre Liebe schildern, stellen Sie sich einfach mal vor, wir beide hätten unseren zwänglerischen Teil abgelegt. Wir wären sowas von bärenstark hinsichtlich Ängstlichkeit. Und wir würden uns, Sie würden sich als 43-jähriger Mann nähern, einer bezaubernden jungen Frau im Vollbesitz seines Gefühls, dass er wirklich ein toller Hecht ist, der nicht aufräumen muss, weil es keinen angeht, der nichts verändern muss, weil er so ist, wie er ist, okay ist, der einfach mit seinen 43 Jahren ein toller Hecht ist. Wie fühlt sich das an? Ja, das fühlt sich gut an. Ein bärenstarker Hecht, der sich nicht vorschreiben lassen muss, was er zu tun hat oder nicht. Weil wie wir mit unserer Angst umgehen, mag ein Fall für einen Therapeuten sein, mag aber auch zu unserem Gleichgewicht beitragen. Und wir sind wirklich stark. Wenn Sie sagen, es fühlt sich gut an, weil ich weiß, wie ich mit meiner Angst umgehe. Ich bin ein wirklich toller Hecht. Und er nähert sich wirklich in diesem Gefühl einer 30-jährigen jungen Frau. Ja, es ist halt so, dass ich einfach nicht verstehen kann, wie es kommt. Also das ist dann einfach so die Sache, dass sie plötzlich diesen Kontakt so abgebrochen hat. Also das Ängstliche versuchen, Kontakt zu erklären. Da sind wir noch. Das habe ich verstanden. Aber wir sind doch jetzt der tolle Hecht. Ja, der tolle Hecht, aber auch der tolle Hecht, der, wenn es jetzt tatsächlich sich wieder toller fühlt, seit er nämlich irgendwie ein bisschen Distanz bekommen hat. Das ist jetzt so, seit so ein paar Tagen. Aber da legen wir noch einen drauf. Wir sagen, er ist ein 43-jähriger toller Hecht. Das ist er jetzt im Moment, nämlich in diesem Gespräch. Wir legen noch einen drauf. Wir legen noch einen auf die Goldwaage drauf. Er ist ein wirklich toller Hecht. Wie wird es? Ja klar, Mann, das Gespräch muss sich doch lohnen. Wir legen noch was auf die Waage drauf. Wie nähert sich dann ein 43-jähriger dieser 30-jährigen? Tja, das ist die gute Frage. Also ich habe schon überlegt, also was wir vielleicht irgendwann verloren haben, ist vielleicht auch so, ja, den Humor. Genau. Genau. Und die Leichtigkeit. Wie kann ich Ihnen diese Tränen jetzt so ein bisschen trösten? Ich habe ja deswegen auch von mir gesprochen. Ich habe das Glück, dass mein Mann diesen Papiermüll aufräumt. Es geht nicht darum, dass wir uns verändern müssen. Das ist das Gleichgewicht, was wir auf diese Art und Weise uns erarbeiten. Und das Paradox ist, sie wollen es für sie tun und zerstören gleichzeitig das Gleichgewicht. Deswegen fände ich viel spannender erstmal, dass sie sich wie ein toller Hecht fühlen und sie sagen, es ist Humor. Es ist vielleicht auch erstmal eine Unbeschwertheit. Und ob sie sich dann Hilfe holen oder nicht, das würde ich immer aus dieser Position des tollen Hechtes tun. Also Hilfe hieß Therapie oder so? Ja, genau. Ja, aber was habe ich jetzt, das habe ich gerade nicht verstanden, das Ansammeln, mit diesem Ansammeln stellen Messis ein Gleichgewicht her. Ach so. Das macht Sinn. Aha. Ja, und wenn man dieses Ansammeln aufhört, zerstört man gleichzeitig ein Gleichgewicht. Das habe ich aber nicht das Gefühl, sondern ich habe wirklich das Gefühl, seit ich da so konsequent in kleinen Schritten vorangehe, da habe ich eben das, da habe ich das Gleichgewicht erst halt. Ne, denn ich habe mich, Okay. Also ich muss ja sagen, ich habe mich nie wirklich gut gefühlt damit und ich wusste es ja auch schon länger und das war immer, es waren zu kleine Schritte oder ganz große Pausen. Okay. Und jetzt geht es halt so konsequent voran und ich glaube auch nicht, dass das ist, was sie abschreckt, denn das hat sie gesehen. Okay, so. Dann nehmen wir das alles wieder raus und gehen nochmal davon aus, dass das Angst oder all sowas, was vielleicht sein könnte, kein Thema ist, sondern wir gehen wieder zu diesem tollen Hecht. 43. Muskeln. Muskeln im Hirn und Muskeln in der Birne und Muskeln auf den Schultern und Muskeln in der Seele. Nur so lässt sich die Frage beantworten, wie begegne ich einer 30-Jährigen? Seele, Herz, Hirn, Körper. Und nicht mit der Vorgabe, ich will es richtig machen. Und nicht mit der Vorgabe, ich darf nichts falsch machen. Sondern hier bin ich. Ich will mit dir lachen, ich will mit dir knutschen, ich will mit dir Eis essen, ich will mit dir Glühwein trinken. Die Angst begleitet uns immer dann, wenn wir uns überlegen, wie es richtig geht. Ein 43er, toller Hecht, grübelt nicht erst und sagt, was ist richtig, was ist falsch. Der lacht, der verführt, der weint, der sei versüchtig. Der tut das, was ihm seine Seele vorgibt. Insofern, ja, ich kann es nur als Wunsch artikulieren. Ist vielleicht in diesem Gespräch so ein Mini-Gefühl bei Ihnen entstanden, im Sinne von, ich tue das, wonach mir ist. Ich gehe nicht mehr so stark danach, wie ich es richtig machen muss. Und ganz wegen wieder meiner Sorgfaltspflicht. Sie haben von Selbsthilfegruppe gesprochen, ich habe von Therapie gesprochen. Man könnte es sozusagen im Hinterkopf behalten. Das ist ein unanständiger Antrag. Sie sprechen nicht mehr mit mir. Ja, das ist halt, kann man machen, ja. Mhm. Das ist schon richtig, von dem Gefühl auszugehen, was man selber macht. Es ist halt nur so, dass, also ich hier, glaube ich, vor einer Frau stehe, die es dann wirklich nicht so einfach macht, von vornherein. Und das Denken ist natürlich einfach so, weil... ich glaube, wenn Sie jetzt gehört hätten, wenn diese 30-jährige junge Frau, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, Sie jetzt gehört hätte, diesem ganzen Gefühl in der Stimme, mit der Seele, die jetzt überquillt, wäre sie mit fliegenden Fahnen zu Ihnen gelaufen. Na, ich glaube... Das hat sie schon mal so gehört. Vielleicht hört sie jetzt zu. Was kann ich Ihnen noch mitgeben, dass aus dem Wein wieder ein Lachen wird? Naja, ich habe das Wort toller Hecht erfunden. Wie würden Sie sich denn, toller Hecht, ich stehe auf Fische. Ich kann mir allerdings auch sagen, ich kann mir vorstellen, Sie sind eine tolle Meeresschildkröte, auf denen stehe ich auch. Aber da weiß ich nicht, ob die männlich, das fängt jetzt schon wieder mit der Biologie an. Was sind denn Schildkröten, weiblich oder männlich? Schildkröten, naja, ich glaube, es gibt beides, oder? Ich glaube auch. Ich gucke nachher nochmal, aber ich stehe auf den. Also, was wären Sie denn gerne? Ich habe ja dieses Wort toller Hecht gewählt. Was wären Sie denn gerne? Tja, was wäre ich? Tja. Das? Ein ja? Kater. Ein Kater? Ein tibetanischer Bergtiger? Ah, eher so ein eleganter, weiß ich nicht, Panther oder sowas. Ein eleganter, schwarz? Ja, vielleicht. Das gefällt mir. Dann nehme ich das mit einem tollen Hecht zurück und tue das in meinen Wasserteich, auf den stehe ich. Es hätte auch Karpfen sein können, finde ich auch total stark. War gut, ja. Die sind doch absolut stark. Die lieben übrigens auch die Sonne. Nein, also den möchte ich mich gerne mit all den Bildern, die wir hier entwickelt haben, von Ihnen, ein bengalischer Bergtiger, nein, Katze. Was sind wir? Schwarz, bengalisch? Panther. Elegant? Panther. Was machen die so, wenn die sich ihren Weibchen nähern? Das ist eine hochinteressante, also mit der Meeresschildkröte, die Idee verfolge ich und sie gucken mal bei den Panthern nach. Ich habe nur jetzt so, ich meine, die Frage, also wenn man in der Situation, jetzt fühlt es sich zwar gut, aber was macht er denn, wenn er jetzt wieder geblockt wird, der Panther, wenn er jetzt wieder hört, ja, der verlässt ich hab nie, jetzt, also, er verlässt nie sein Ziel aus den Augen. Weil das ist halt so, da dass sie im Moment... Da googeln Sie mal nach, was, Moment, was der sie macht. Nicht, wollte ich nur eins sagen, im Moment sagt sie, und ich glaube, das sagt sie wirklich vielen Leuten, aber leider halt auch mir, sie sind macht wieder im Moment auf, sie überhaupt sind wieder, keine Termine. Sie gell? Sind wieder auf richtig und falsch. Was kann ich machen, damit es richtig geht? Ich wollte Sie doch davon gerade runterbringen. Mensch, was sagt denn das Tier in Ihnen? Das kann natürlich auch dazu führen, dass das Tier dann vielleicht gar nicht mehr in die Nähe kommen darf. Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, Sie haben jetzt Ihren Job, bei Ihrem Tierleben nachzugucken. Ich werde mich über die Meeresschildkröte informieren. So, und jetzt hat Ihre Freundin Sie in zwei Gefühlszuständen erlebt. In der Traurigkeit und in diesem überbordenden Lachen. So geht's. Punkt. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich den großen Bogen mit Ihnen machen durfte. Vielleicht kann der Fanta ja mal demnächst was anderes erzählen. Genau, eine gute Zeit. Danke. Tschüss. 089 51 8 51. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir fangen an. Und wenn es uns nicht langt, telefonieren wir nächsten Sonntag weiter. Ist das ein Angebot? Ich begrüße Sie. Ja, guten Abend. Wollen wir das so machen? Ja, gerne. Wir steigen ein und nächsten Sonntag weiter. Jawohl, machen wir so. Also. Ja, ich bin 44 Jahre alt. Ich habe drei Kinder, bin verheiratet seit 17 Jahren. Und habe so das Gefühl, der Alltag uns beide, uns Erwachsene, auffrisst und ich es einfach nicht mehr schaffe, meiner Frau auch zu sagen und zu zeigen regelmäßig, dass ich sie lieb habe und dass darüber unsere Ehe langsam kaputt geht. Was würde Ihre Frau sagen? Sie sieht das ähnlich. Sie hat schon öfter mir nahegelegt, auszuziehen, wenn das und jenes und sonst was und aber sie möchte es im Grunde ja auch nicht. Aber es sind halt solche Kurzschluss-, Überschussreaktionen. Sind Sie sich einig, dass Sie derjenige sind, der nicht mehr verwöhnt? Nee, das nicht. Aber ist eben immer ein Geben und Nehmen. Also. Sind Sie beide sich einig, dass Sie weil sie so auf sich nehmen, ich sag ihr nicht mehr genügend oft, dass ich sie liebe, dass sie schön ist, sagt sie es umgekehrt zu Ihnen? Nein, genau auch nicht. Es geht von beiden, denen fehlt jeweils der andere. Das Verhältnis kann man schon so sagen. Sagen Sie das, weil Sie ein eleganter Mann sind oder sagen Sie das, weil es so ist? Mit Sicherheit, weil es so ist. Weil Sie klingen für mich als, Sie sind für mich ein sehr zuvorkommender Mann, der eher bei sich sucht, was ja auch eine ganz, ganz wunderbare Lebenshaltung ist. Ich suche eher bei mir die Schuld, als dass ich sie anderen zuschustere. Deswegen frage ich nochmal so nach. Ich war jetzt einen Moment abgelenkt, weil hier ein anderes Telefon geläutet hat. Okay. Ja. Ich denke, also wirklich, das geht von beiden. Okay. Aus. Ich habe noch eine Frage. Und da würde ich auch letztendlich dann in einer Woche gerne weiterschwingen. Was haben Sie denn für sich noch an Bereichen gerettet, wo nur Sie und Ihre Frau drin sind? Nur wir beide? Eigentlich gar nichts. Wann waren Sie das letzte Mal im Kino? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Muss schon Jahre her sein. Wann waren Sie das letzte Mal tanzen? Das ist ja doch auf der letzten Fete. Klar. Na, aber nicht zusammen, also auf einer gemeinsamen. Ja. Wir waren gemeinsam auf der gleichen Fete, haben aber nicht zueinander. Wie alt ist Ihr jüngstes Kind? Das ist 4. 4 3/4. Heißt es, seit 4 3/4 Jahren sind Sie auch nie mehr alleine einen Tag im Urlaub gewesen? Nein, da waren immer die Kinder dabei. Heißt es, dass Sie jetzt muss ich ganz schnell reden, dass Sie zumindest jetzt in der Woche bis nächsten Sonntag mit Ihrer Frau einmal gemeinsam alleine etwas unternehmen? In den Ferien. Nein, jetzt, das wollen wir mal versuchen. Jetzt in dieser Woche? Wollen wir mal versuchen. Und Wir telefonieren, Sie kommen gleich als erstes dran? Ja, danke sehr. Bis dann, Sie rufen einen an. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Jetzt verabschiede ich mich von Ihnen, von euch eine gute Zeit. Nächsten Sonntag 20.05 Uhr anrufen, 21.05 Uhr auf Sendung. Danke, tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemmle. Und jetzt geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Zündfunkgenerator Tom Kretschmer und Christian Schiffer.